Zweitens Privatsphäre. Eine Blockchain basiert auf Kryptographie. Und so kann man allein durch die Erstellung eines Private Keys ohne weitere Verifizierung an der Datenverarbeitung teilhaben. Dies steht im drastischen Gegensatz zu den meisten im Internet angebotenen Services, bei denen man sich mit E-Mail-Adresse oder Handynummer registrieren und somit seine Identität preisgeben muss. Man kann daher auf einer Blockchain anonym agieren, was bedeutet, dass per se niemand weiß, wer oder was einen Private Key kontrolliert. Allerdings lassen sich je nachdem, ob der Ledger, also die Update-Historie, einlesbar, sprich transparent ist oder nicht, durch bestimmte Rückrechnungen gewisse Rückschlüsse zur Identität eines Nutzers ziehen. Man bezeichnet viele Blockchains daher als pseudo-anonym. Leider gibt es hierzu in der Presse viel falsch gestreute Informationen, denn fälschlicherweise wird oft behauptet, Blockchains würden aufgrund der erhöhten Privatsphäre illegale Verwendungszwecke begünstigen, was jedoch nachweislich nicht stimmt. Ganz im Gegenteil. Blockchains begünstigen aufgrund ihrer Transparenz die Dokumentation möglicher Straftaten, welche sonst gar nicht nachweisbar wären.